Irgendwie hat sie etwas Degutantes, eine solche Show, im Fernsehen, im Privatfernsehen. Sollen wir uns wirklich ernsthaft mit so etwas auseinandersetzen? Massenmedialer Trash, den die Welt nicht braucht? Der intellektuelle Mensch, der guckt ja überhaupt nicht Fernsehen. Und wenn, dann vielleicht Arte oder Phoenix, aber doch nicht dieses, den wirtschaftlichen Zwängen unterworfene Kommerzfernsehen. Anspruchslos, niveaulos, billig, primitiv. Für so etwas ist uns die Zeit zu schade. Da haben wir Besseres zu tun. Diskutieren zum Beispiel über die Biennale beim gepflegten Cognac im Schwenker. So lassen wir Menschen mit Anspruch uns gerne unterhalten. Fernsehen, das scheidet schon von vornherein als Medium in seiner Anlage als Massenphänomen aus. Billig-Entertainment bei RTL, Sat.1 und Co. Nichts für unser einen. Unterforderung pur. Jetzt lassen wir uns mal zwei, drei Dinge dazu gesagt sein. Seien Sie ehrlich, Sie haben erwachsen auf Probe trotzdem geschaut. Sie wollten nicht, aber Sie mussten. Sie konnten sich dem gesellschaftlichen Druck nicht entziehen. Vorhänge zu, Zimmer abgedunkelt, ich schaue RTL heimlich. Worüber schämen Sie sich eigentlich? Wissen Sie noch, damals Dallas hieß die Soap-Serie, kein Mensch hat die angeschaut, angeblich, aber alle wussten Bescheid über alle Einzelheiten. Und ich dachte, wir hätten in den letzten Jahrzehnten der Fernsehgeschichte dazugelernt. Wo steht denn geschrieben, dass der selbstständig denkende Mensch ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn er Privatfernsehen schaut? Wo? Nirgends. Und deswegen meine Aufforderung. Wenn Sie Fernsehen konsumieren wollen, dann tun Sie es, stehen Sie dazu und outen sich. Das ist gut so. Also, zugegeben, dass wir alle erwachsen auf Probe angeschaut haben, dass wir uns der Wucht der Vorankündigung und der prophylaktischen Verurteilung des Formats nicht entziehen konnten, nicht durften. Wir müssen schließlich mitreden können über den Skandal, der da auf uns zukommt. Einen solchen Skandal gab es nämlich noch nie. Sind Sie eigentlich sicher? Vielleicht waren Stein des Anstoßes noch nie diese unglaublich niedlichen, unschuldigen Babys, aber der televisionäre Untergang des Abendlandes, der wurde schon viel früher eingeläutet. Verfall der Sitten, Pornografie, sexuelle Irreführung der Jugend, Schock für die Menschen, die unser Land aufgebaut haben. Wissen Sie nicht mehr? Sie meinen, Big Brother und Ekelshows gibt's erst seit ein paar Jahren? Ich sage nur Leonie. 39 Jahre ist es her, da trat der Teenie Leonie in der frechen Show Wünsch dir was bei Dietmar Schönherr auf. Und zwar, bitte halten Sie sich fest, in einer transparenten Bluse im ZDF. Die privaten gab es damals noch nicht. Glauben Sie es mir oder nicht, es hat Bombendrohungen und Morddrohungen gehagelt gegen die Verantwortlichen. Die Zeiten sind vorbei. Heute wird vergleichsweise zahm protestiert. 60 Verbände fordern einen Stopp der RTL-Babyausleihserie. Welch eine PR für das eher simple Format. Was für eine Welle gesellschaftlicher Diskussion. RTL in aller Munde, Werbepreise schnellen in die Höhe. Und wir sitzen in der Falle. Denn das Dilemma ist folgendes. Schweigen wir die Sendung tot, mein Gott, das ist Fernsehen, nicht so wichtig, dann begehen wir die Unterlassungssünde nicht zu analysieren, zu werten, zu gewichten, was nun einmal in der Welt ist. Diskutieren wir es lang und breit, dann gießen wir Wasser auf die Verwertungsmühlen der TV-Industrie. Unlösbar, ich geb's zu. Und ich rede ja auch drüber. Elendlange 2 Stunden habe ich mir die Quengeleien angeschaut und angehört. Die der Babys, vor allem aber die zwischen den Paaren. Kein Klischee, das hier nicht bedient wurde. Schön, dass es noch so sorgfältige Castings gibt. Da findet RTL für jede Schublade den richtigen Charakter wie aus dem Bilderbuch. Und wir schauen zu, schlagen uns auf die Schenkel und sagen, wie kann es sowas geben? Ich fürchte, nach dieser Show wird es mit unserer verkorksten Alterspyramide nicht besser. Dieser Jugend trauen wir keine Kinder zu. Und die Mütter und Väter, die ihre Babys den Probanden, dem Fernsehteam ausleihen, das Sorgerecht aberkennen? Leider können wir die Kleinen nicht selbst befragen, ob und welchen Schaden sie womöglich davongetragen haben. Aber in vielleicht 30 Jahren, da sitzen die dann vor dem Schirm und sagen, grundgütiger hat sich die Welt damals aufgeregt über diese Show. War doch nur eine Provokation, wie Leonie damals mit ihrer durchsichtigen Bluse. Aufreger im Fernsehen wird's auch morgen wieder neu geben, denn das ist das Geschäftsprinzip. Ich empfehle Gelassenheit und Schluss mit der Diskussion, sonst legen die bei RTL noch eine 2. Staffel auf.